Wir betraten den Bahnhof in geheimer Mission. Wir waren Mutter und Kind auf der Durchreise. Getarnt durch einen leeren Koffer und meine Unschuld. Glaubte meine Mutter, die Anwesenheit eines Kindes würde sie vor einer Verhaftung bewahren? Obwohl es bereits Frühling war, hatte meine Mutter ihren Pelzmantel angezogen und sich, was sie sonst nie tat, geschminkt. Der Intershop lag versteckt in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofes. Das schmale Schaufenster war mit weißen, blickdichten Gardinen verhangen. Mit einem Ruck öffnete meine Mutter als falsche Westdeutsche die Tür. Schon beim ersten Schritt in den Raum umfing mich ein betörender Geruch. Intershop. Der Duft des Westens. Feature von Katrin Ähnlich. Dieser Waschmittel-Kaffee-Parfum-Schokoladenduft wurde für mich fortan zum Geruch der Sehnsucht. Genauer, der Sehnsucht nach Blasenkaugummi, Matchbox-Autos, Blue-Jeans, Kassettenrekordern, Schokolade. Nach all den Dingen, die viele meiner Schulkameraden besaßen, nur ich nicht. Beschluss über die Betreuung und Versorgung der Benutzer von Verkehrsmitteln im Grenzkontrollbereich Bahnhof Berlin-Friedrichstraße. Der Minister für Verkehrswesen wird beauftragt, innerhalb des Grenzkontrollbereiches im Bahnhof Berlin-Friedrichstraße einen Verkauf geeigneter Waren aus DDR-Produktion und aus Import gegen konvertierbare Devisen einrichten zu lassen. Hierzu ist eine gesonderte Verkaufsgesellschaft unter dem Namen Intershop GmbH zu gründen. In der Berliner Littenstraße 12 unterzeichnen der Vertreter der Mitteldeutschen Schlafwagen AG Alfred Krüger und der Vertreter der Deutschen Genussmittel GmbH Willi Richter den Vertrag. Das Gesellschaftsvermögen beträgt 400.000 D-Mark. Als Gründungsdatum gilt der 14. Dezember 1962. Ausgerechnet die Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft, kurz Mitropa, die mit ihrem berühmt-berüchtigten Kaffee immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, soll diesen sensiblen Bereich des Valutahandels aufbauen? Die Mitropa war damals als eines der wenigen, wenn überhaupt das einzige Unternehmen in der DDR, grenzüberschreitend tätig. Und war dadurch in der Lage, natürlich auch entsprechende Waren mit herbeizuschaffen, da sie ein eigener Großhändler war, als Aktiengesellschaft auch selbstständig tätig sein konnte, sodass die eigentlichen Anfänge dort bestanden. Ulrich Pomplun absolviert Anfang der 60er Jahre eine Berufsausbildung mit Abitur bei der Mitropa. Der gelernte Koch und Kellner wird später, nach Studium und Promotion, zum stellvertretenden Generaldirektor Intershop aufsteigen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich gegen Bezahlung in Valuta, zu Preisen, die leicht unter den Westberliner Einzelhandelspreisen liegen und einen Verkaufserfolg gewährleisten. Ein Beispiel. Eine Zigarette der Marke Ernte 23 kostet im Intershop 7,5 Pfennige, während die Raucher in Westberlin dafür 8 1/3 Pfennige bezahlen müssen. Viele Raucher und auch Gastronomen nutzen die neue Einkaufsmöglichkeit. Wenn Sie also auf so einem Bahnhof eine Verkaufseinrichtung des Intershops hinbauten und dort natürlich mit Preisen operierten, die den gesamten Westberliner Handel unterliefen, können Sie davon ausgehen, dass der Westberliner Zoll nicht gerade begeistert davon war. Auf der anderen Seite der Mauer sitzt die DDR-Regierung, die dringend Devisen braucht. Schon nach dem ersten Kassensturz ist eine Nettoeinnahme von 500.000 erreicht. Die Geschäftsidee bewährt sich für beide Seiten. Leipzig, den 8.9.1966. I.M. Maria, Verkäuferin im Intershop Hotel Stadt Leipzig. Am 5.9.1966 kaufte eine westdeutsche Person eine Uhr und einen Ring. Bei dem Kauf war noch ein westdeutscher Juwelier zugegen. Beide waren sehr erstaunt über die äußerst niedrigen Preise. Die betreffende Person brachte dabei zum Ausdruck, dass der gleiche Ring in Westdeutschland mindestens 150 bis 200 D-Mark kosten würde. Prägend in meinem Kummer war für mich ein Erlebnis im Heimatkundeunterricht. Wir sollten ein Schneeglöckchen malen und die einzelnen Teile beschriften. Während ich mich mit meinen Buntstiften abmühte, zeichnete meine Banknachbarin ihr Schneeglöckchen mit Filzstiften aus dem Intershop. Selbstverständlich sah ihre Zeichnung viel farbenfroher aus. Obwohl wir beide alles richtig beschriftet hatten, bekam sie eine 1 und ich eine 2. Mein Bild sehe eben nicht so schön aus, sagte die Lehrerin. Die Intershop-Läden in meiner Stadt machten ihren Umsatz auch ohne mich. Was von außen als Geschenkestelle für darbende Ostverwandte schien, wird für viele Transitreisende zu einem Discounter. Die haben ja ihr Geld gemacht. Die brauchten eine harte Währung und das haben sie über die Tour gekriegt. Die haben es so interessant gemacht preislich, dass es für die Wessis gut war, ein Schnäppchen zu machen. Das war eine Durchfahrt, das war preiswert. Man hat es in Kauf genommen, so wie er nicht auf einer Fähre war und duty-free. Ich habe mir jedenfalls nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Walter Brun stammt aus Karlsruhe und studiert an der Freien Universität Berlin. Mit seinem klapprigen Käfer pendelt er regelmäßig zwischen seiner Heimatstadt und West-Berlin. Als man das mitgekriegt hat, wie das funktioniert, war es eben so, man hat geschaut, dass man einmal zumindest voll tankt. Ja, entweder in der Magdeburger Börde, wenn man rausfuhr, ja, oder in Michendorf, wenn man reinfuhr nach Berlin. Und Zigaretten plus 2 Flaschen Wodka. Es bleibt nicht bei den Kiosken auf dem Umsteigebahnhof Friedrichstraße und den kleinen Serviceabteilungen in den Interhotels. Der Handel soll ausgeweitet werden. Das Ministerium für Verkehrswesen hat bereits im Mai 1962 Vorschläge für die Versorgung ausländischer und westdeutscher Bürger auf den Autobahnen unterbreitet. Für insgesamt 8 Raststätten wird die Einrichtung eines Intershops erwogen. Auch die Raststätte Michendorf wird Ende der 60er Jahre mit einem Intershop-Neubau bedacht. Also die Tankstelle ist von hier 1 Kilometer entfernt. Zu Fuß, Viertelstunde laufen, sind sie da. An dieser Tankstelle war ja eine Gaststätte, eine Raststätte. Da konnte man, also das ist auch beschrieben hier in diesem Buch hier, da steht Folgendes zu der Raststätte. Ihre bundesweite Bekanntheit verdankt sie als letzte Rast- und Tankmöglichkeit vor der Grenze auf dem Transitweg nach West-Berlin. Hier rasten von 1945 bis 90, na 45 stimmt nicht ganz, zur Zeit der Mauer, das stimmt wieder, Bundesbürger, Berliner, Brandenburger, um zu essen, Bekannte und Verwandte zu treffen und Autos zu bestaunen. Alles unter Beobachtung der Staatssicherheit der DDR. Richard Wolfgang Weber wohnt in Michendorf und ist ein besessener Sammler und Heimatforscher. Er ist stolz darauf, dass in der Ortschronik ein Foto abgedruckt wurde, das er damals verbotenerweise, wie er immer wieder betont, gemacht hat. Hier sieht man ja auch, 2 Westautos stehen, da ist ein Ostauto, Volga nehme ich an, ist das. Und die haben dann hier günstig, günstiger als in Berlin, für harte Währung tanken können. Gucken Sie mal, hier steht er, sehen Sie das? Sehen Sie den hier stehen? Den Mann? Hier drüben, hier auf dem Bild, kann man das nicht so genau erkennen. Da steht auch einer. Die standen immerhin zivil. Hat man nicht gesehen, ja. Man wusste es, dass da sicherlich auch die Staatssicherheit da ist, aber wo sie nun genau gerade waren, wussten wir nicht. Die Stasi ist immer dabei und bewacht ihre DDR-Bürger. Doch auch der Westberliner Walter Brun hat Angst, etwas falsch zu machen. Einmal war ich da essen. Und da bin ich dann in den Intershop gegangen und da liefen vor mir so ein amerikanisches Ehepaar und da kamen Leute auf uns zu und haben erst die gefragt und die haben nicht verstanden, worum es ging. Da haben sie mich gefragt, ob ich nicht ihnen was kaufen könnte. Also die haben offensichtlich Westgeld gehabt, damit sollte ich in den Intershop gehen und denen was kaufen. Und da war ich ein bisschen vorsichtig, weil ich gedacht habe, wer weiß, ob das nicht eine Art Provokation ist, so dass dann einer sagt, sie haben gerade Transitvergehen oder so versucht. Aber der Amerikaner, der hat sich dann umgedreht und dann habe ich angefangen zu übersetzen und der ist ganz, ganz frisch da reingegangen, hat diese Jeans gekauft und hat sie dem jungen Mann dann sogar noch geschenkt. Also der hat nicht mal das Geld gewollt, worauf der mit offenem Mund dastand, als der wieder in sein Auto gestiegen ist und weitergefahren ist. Der Intershop in Michendorf hat eine besondere Abteilung für elektronische Geräte. Nur hier gibt es das Kassettendeck, das sich der Musikfan und spätere Musiker Olaf Parusel seit langem wünscht. Das war eigentlich, ich weiß gar nicht, warum wir gerade diesen Tag ausgewählt haben, weil es war, glaube ich, einer der schneereichsten Tage meines Lebens. Wir haben uns in den Trabi gesetzt von einem Freund und sind losgefahren und man konnte auf der Autobahn vor Schnee keine 2-3 Meter weit gucken. Wir mussten teilweise in Schrittgeschwindigkeit fahren. Das war hochabenteuerlich. Haben es dann aber auch bis Michendorf geschafft mit ganz viel Schnee auf dem Autodach dann auch und sind dann ganz stolz da rein. Es hatte zum Glück auch offen und dann habe ich meine Traumanlage gesehen und all das mit dem Schneesturm und die Gefahr beim Autofahren, sowas hat mich überhaupt nicht interessiert, weil mein großer Traum war diese Anlage und die hatte ich dann und das war das Größte gewesen. Also ich habe ja schon immer Musik gemacht und Musik geliebt und Musik auf einer richtig guten Anlage zu hören, in Stereo und sich eine Kassette auch mal zu überspielen, einfach so, weil gleich 2 Kassettenrekorder drin waren, das war der Traum gewesen dann. Ich war wahnsinnig stolz. Auch mein Traum erfüllte sich. Unter dem Motto, jedem Messegast ein Bett, fand zweimal im Jahr in meiner Stadt eine Lotterie statt. Hauptgewinn war einer von drüben, ein Messeonkel mit der dicken Brieftasche. Wetteinsatz war das Klappbett in meinem Kinderzimmer. Meist war die Mühe vergebens. Dann endlich schickte uns die zentrale Zimmervermittlung einen Schweden, der vorsichtig fragte, ob er auch mit D-Mark bezahlen könne. Er gab uns 100 D-Mark. Wir waren reich. Ich fand, der Schein fasste sich viel fester an als unser dünnes DDR-Geld. Er war größer, er war schöner und er knisterte lauter. Nun war der Tag gekommen, an dem meine Mutter als falsche Westdeutsche den Intershop auf dem Leipziger Hauptbahnhof betrat und mit spitzem Mund ein Nylonhemd bitte verlangte. Für sich selbst kaufte sie Tosca. Selbstverständlich Eau de Cologne, Parfum wäre zu teuer gewesen. Ich bekam eine Stange Blasenkaugummi. Was ich damals nicht ahnte, wir hätten gar keine Angst haben müssen. Schon längst sind die Einkäufe im Intershop eine feste Planungsgröße der DDR-Wirtschaft. Es ist wie bei dem Märchen vom Fischer und seiner Frau. Es ist nie genug. Zur Erhöhung der Valutaeinnahmen im Planjahr 1967 erarbeitet der Direktor der Mitropa am 22. März 1967 einen Maßnahmeplan. Darin wird die Eröffnung von neuen 20 Intershop-Verkaufsstellen vornehmlich auf Bahnhöfen festgelegt. Es ist zu sichern, dass durch die Einrichtung vorgenannter Verkaufsstellen noch im Jahre 1967 1.100.000 Valutamark erzielt werden. Weiterhin ist durch die Mitropa innerhalb der DDR ein zentraler Paketversand von Intershop-Waren an DDR-Bürger einzurichten. Die Einzahlung der entsprechenden Valutabeträge hat durch Westdeutsche, Westberliner und ausländische Reisende in den jeweiligen Verkaufsstellen für Intershop-Ware zu erfolgen. Damit sollen zusätzlich 1,5 Millionen D-Mark erwirtschaftet werden. Bis dahin diente die Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH Genex zur Abwicklung von Geschenksendungen zwischen Kirchengemeinden in Ost und West. Der Mangel an Konsumgütern kurbelt den Verkauf im Intershop noch an. Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Leipzig. Meinungsäußerung der Bevölkerung zur Erweiterung des Intershop-Netzes. Früher galten Bürger mit Westverwandtschaft als verpönt, heute gelten sie als gute Bürger, weil sie dem Staat Devisen bringen. Das ist richtig. Und damit die DDR-Bürger endgültig keine Angst mehr haben müssen, ihr Westgeld im Intershop auszugeben, wird am 19. Dezember 1973 ein Devisengesetz erlassen, das der DDR-Bevölkerung erlaubt, Valuta zu besitzen. Nun erreichen die Einnahmen der Intershops und der Genex-Verkäufe Größenordnungen, die ein neues Kapitel im Märchen vom Fischer und seiner Frau eröffnen. Hauptabteilung 18, Berlin. Am 1. Januar 1977 wird die Forum HG gegründet. Damit gibt es für den Valutahandel im Intershop der DDR ein zentral geleitetes Organ. Und da können Sie davon ausgehen, dass der Druck natürlich massiv aufgemacht worden ist. Sie mussten also zu entsprechende Berichterstattung zu Alexander Schalk, dem ja der Bereich Coco unterstellt war im Bereich des Ministeriums für Außenhandel. Und dort kriegten sie schon entsprechenden Einlauf gemacht, wenn sie bestimmte Vorgaben nun zumindest nicht realisieren konnten. Natürlich hatten sie die Möglichkeit, diese Vorgaben selber zu untersetzen. Und ich weiß, kenne die Auseinandersetzung, die ich persönlich mit Schalk-Golokowski hatte, wenn es darum ging, sich zu bestimmten Zahlen zu verständigen. Ja. Ulrich Pomplun reist auf der Suche nach neuen Waren, die den Umsatz im Intershop-Handel steigern könnten, durch den Westen Deutschlands. Aus meiner Sicht hätte er sich die Reisen sparen können. Meine Familie war fernsehwerbungstreu. Lavendel, Oleander, Jasmin, darauf einen Dujardin. Nie hätten wir von dem wenigen Westgeld, das wir besaßen, eine andere Seife als die frische Fahr gekauft. Und wer denkt, wir hätten die Seife sofort benutzt, irrt. Der Weg war vorgegeben. Zuerst wurde die Seife samt Schachtel zwischen die Handtücher im Wäscheschrank gelegt. Nach etwa einem halben Jahr durfte sie auf die Konsole ins Bad umziehen und dort mit ihrem Duft die Luft verbessern. Um dann endlich, nach wiederum einigen Monaten, ihren Dienst als Seife tun zu dürfen. Nicht zum profanen Händewaschen, versteht sich, sondern nur zum wöchentlichen Bad. Und wehe, wer die Seife ins Badewasser fallen ließ. Erregend wie ein Sprung in die prickelnde Kühle des Ozeans. So ist die frische Fahrt. Sie hat die wilde Frische von Limonen. Wenn der Ozean nicht zu Ihnen kommt, holen Sie ihn doch. Mit der wilden Frische der marmorierten Fahrt. Später war das dann fast schon ein Running Gag, wenn man abends irgendwo zusammensaß, wenn man die Erfahrung ausgetauscht hat über die Ost-Berlin-Besuche. Weil wenn man dann irgendwann eine preiswertere Geschichte oder ein Sonderangebot mitgebracht hat. Doch zurück zum Jahr 1977. Rede Erich Honeckers in Dresden zur Eröffnung des Parteilehrjahres. Liebe Genossinnen und Genossen, gestattet mir in diesem Zusammenhang noch einmal ein offenes Wort zu den Intershop-Läden. Diese Läden sind selbstverständlich kein ständiger Begleiter des Sozialismus. Wir können aber nicht an der Tatsache vorbeigehen, dass besonders der große Besucherstrom viel mehr Devisen unter die Leute bringt, als dies früher der Fall war. Von nun an gab es offiziell zwei Währungen im Land. Umtauschsätze von 1:4 und im günstigsten Fall unter Freunden von 1:3 waren gang und gäbe. Bevorteilt waren selbstverständlich alle Beschäftigten im Dienste des Intershops. Durchschnittlich 30 D-Mark bekamen die Verkäuferinnen im Monat ausgezahlt. Doch Gelegenheit macht bekanntlich Diebe. I.M. Friedrich Barock. Am Montag erfuhr ich von Kollegen X, Kollege Y habe die Republik verlassen. Man spricht die Vermutung aus, Kollege Y habe die Inventurdifferenz von 4.000 Valutamark zum illegalen Verlassen der Republik verwendet. Die IM-Berichte über die Leipziger Intershops füllen viele Aktenordner. Jeder gegen jeden. Und jeder mit jedem. Am Freitag, dem 19. März, erfuhr ich von unserer Kollegin Z im Interhotel International Folgendes. Sie habe aus sicherer Quelle erfahren, im Intershop auf der Technischen Messe sei eingebrochen worden und die Tageseinnahmen von rund 40.000 Valutamark seien geklaut worden. Das Geld sei von Leuten geklaut worden, die gut Bescheid gewusst haben müssen, weil ausgerechnet an dem Tag Kollegin U vergessen habe, das Geld in den Tresor zu hinterlegen. Es sind keine Einzelfälle. Die Hauptabteilung Römisch 18-7 Berlin resümiert: Im Ergebnis bisher durchgeführter Ermittlungs- und abgeschlossener Strafverfahren wurden mehrere Personen verschiedener Verkaufseinrichtungen inhaftiert und teilweise zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Täter waren ausschließlich leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Intershop-Verkaufsstellen. In den meisten Fällen handelten die Täter gemeinschaftlich, mit großer Intensität, über einen längeren Zeitraum. Ihre kriminellen Handlungen realisierten die Täter durch eine Vielzahl von Begehungsweisen. Mal werden die Einnahmen nicht eingetippt und das Bargeld unter der Kasse deponiert. Mal Preise eigenständig heraufgesetzt und dann kostet After Eight eben 3 D-Mark statt 2 D-Mark 75. Freunden und Bekannten werden Waren kostenlos überlassen oder unpassende Geschenke von Westverwandten zu selbst festgelegten Preisen im eigenen Intershop verkauft. Und es gibt noch eine andere Einnahmequelle. Objekt Interhotel am Ring. Durch die X wurde der IM gebeten, die Werbefläche über dem Verkaufsstand für die englische Tabakfirma BT freizuhalten, da sie den Vertreter gut kennt. Der IM schätzt ein, dass sie sich dadurch materielle Vergünstigungen erhofft. Die Geschenke gehören wie selbstverständlich zu den Geschäftsbeziehungen und werden erwartet. Per Taxi werden die Waren in Leipzig an den Mann oder an die Frau gebracht. Taxifahrer des Vertrauens, allerdings für beide Seiten, ist der akribisch berichtende I.M. Breitingen. Zu Herrn X. werden die Geschenksendungen nur im Dunkeln hingefahren. Und zwar nicht in die Wohnung, sondern in seinen Garagenhof, damit es kein Mensch bemerkt. Am 16. April 1979 tritt die Forumgesellschaft aus ihrem Schatten und taucht mit ihrem Namen auf kleinen bunten Papierstreifen auf, die wie Spielgeld anmuten und an Kaufmannsladen erinnern. Das Ministerium für Außenhandel der DDR teilt mit, dass der Verkauf von Waren in den Einrichtungen des Außenhandels, Intertank, Genex, Intershop, an Bürger der DDR nur mit Scheck der Forum Außenhandelsgesellschaft MBH erfolgt. Die Markwertchecks der Forum Außenhandelsgesellschaft können ab sofort mit der Einzahlung frei konvertierbarer Währungen bei Bankinstituten der DDR erworben werden. Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Staatssicherheit, vertrauliche Verschlusssache. Der Verkauf von Forumchecks gegen D-Mark erfolgt beleglos. Mielke, Generaloberst. Beleglos. Dieses Wort ist eine klare Kapitulation. Der Generaloberst der Staatssicherheit verzichtet freiwillig auf die offizielle Überwachung von Devisenbesitz. Lediglich sein IM-Personal wird um sachdienliche Hinweise gebeten. Die Erarbeitung operativer Hinweise zu Personen, die häufig oder hohe Summen konvertierbarer Währung umtauschen. Während meines Studiums am Leipziger Literaturinstitut durfte ich an einem Abend vor der Abordnung eines schwedischen Arbeitervereins lesen. Bei der Verabschiedung gab mir ein Mann heimlich einige Geldscheine, schwedische Kronen im Wert von 100 D-Mark. Ich war reich, aber ich musste das Geld auf der Staatsbank der DDR tauschen. Beim Anstehen stellte ich mir vor, wie ich am Schalter verhaftet würde. Bürgerin, woher haben Sie das Geld? Doch nichts geschah. Ich musste nicht einmal die Stimme verstellen. Die Bankbeamte nahm meine schönen schwedischen Kronen und gab mir dafür bunte Wertbons. Die Forumchecks sahen aus, als würden wir gleich eine Runde Kinderpost spielen wollen. Dass das natürlich nicht unbedingt widerspruchsfrei war, bezogen auf der Bürgerschaft, die entweder im Besitz von solchen Gelde waren oder nicht, das ergibt sich von selbst, aber nichtsdestotrotz war es ein volkswirtschaftlicher Zwang, dies zu tun. Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Leipzig. Meinungsäußerungen der Bevölkerung. Die Verfügung zeugt von einer Unfähigkeit der Kommunisten, die Leute von der Richtigkeit ihrer Politik zu überzeugen. Es kursiert der Witz, dass Handwerker ihre Kunden mit dem Satz »Forum handelt es sich denn« begrüßen. Für Westgeld ist alles zu haben. Mit Produkten von ca. 700 Lieferanten aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet, Erzeugnissen aus der Gestattungsproduktion, denn schon längst produzieren viele ausländische Firmen im Billiglohnland DDR, wird im Jahr 1985 der Umsatz von über 1 Milliarde erreicht. In einem seiner raren öffentlichen Interviews rechtfertigte der Devisenbeschaffer Alexander Schalk-Golodkowski das so. Wir haben 1981, oder ich konkret, den Auftrag bekommen, den Export von Erzeugnissen der DDR vorzubereiten, weil es eine außerordentlich angespannte Lage gab in der Zahlungsbilanz, wo zum damaligen Zeitpunkt die Frage stand, sein oder nicht sein. Der Ministerrat schafft die Voraussetzungen für noch mehr Deviseneinnahmen. Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Staatssicherheit, der Minister. 30.09.1988. Der Freibetrag aus Guthaben von DDR-Bürgern in der BRD bzw. in West-Berlin für die Inanspruchnahme von Waren und Dienstleistungen im Genex-Geschenkdienst wird auf 60.000 jährlich erhöht, bisher 20.000. Es wird allen Bürgern der DDR, die entsprechende Guthaben besitzen, gestattet, in voller Höhe, in Valuta, über die freigegebenen Beträge im Rahmen des Geschenkdienstes und der Vermittlung von Forumschecks zu verfügen. Was einst mit einem Geschenkpaket für die Dame und den Herren begann, gipfelt in einem dicken Genex-Katalog. Auf den bunten Seiten lächeln glückliche DDR-Bürger neben ihren potenziellen Geschenken stehend. Es sind Dinge, die in keine Einkaufstasche passen. Eigenheime, Wohnmobile, Schrankwände. Zu etwa 90% besteht das Angebot aus all den DDR-Produkten, die es gar nicht oder nur nach sehr langen Wartezeiten zu kaufen gibt. Dazu kommen technische Geräte aus dem Westen wie HiFi-Anlagen oder Videorekorder. Selbst Schallplatten sind zu haben und in den Karl-Marx-Städter Intershops stehen PAL-Decoder in den Regalen, mit denen das Westfernsehen in Farbe empfangen werden kann. Es war ein Spiel mit unserer Sehnsucht. Und für mich erscheint es im Nachhinein, als haben die gut gemeinten Geschenke der Westverwandten und jede D-Mark, die wir für unsere frische Fahr im Intershop ausgaben, ein System erhalten, das wir in Anbetracht der gefüllten Regale am liebsten sofort abgeschafft hätten. Ohne Intershop und Genix-Handel wäre die Wirtschaft der DDR viel früher zusammengebrochen. Es war nur eine Frage der Zeit. Im sogenannten Schürerpapier wird dem Ministerrat am 30. Oktober 1989 das Ausmaß der Verschuldung der DDR-Wirtschaft vorgelegt. Auf einer letzten Sitzung am 3. Dezember wird der Staatssekretär im Außenhandel, Schalko Lutkowski, aus der SED ausgeschlossen. Am 4. Dezember flüchtet er nach West-Berlin und lebt danach am Tegernsee. Ein großer Teil der Akten, der die Ost-West-Geschäfte von damals belegt, liegt seither für 50 Jahre unter Verschluss. Nach dem Mauerfall wird schnell klar, der Westen riecht nicht nach Intershop. Nur in dem Duschbad einer kleinen Eisenacher Firma ist er unter dem Namen Westpaket erhalten geblieben. Wer sich erinnern will, kann daran riechen. Intershop, der Duft des Westens. Sie hörten eine Sendung von Katrin Ähnlich.